Spanisch Cannabis sativa, ist auf der ganzen Erde als Kulturpflanze verbreitet. Hanf, botanisch Cannabis sativa, ist auf der ganzen Erde als Kulturpflanze verbreitet. Fast jeder, der sich zur Jugend rechnete, zog irgendwann an einem Joint.